Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst. Heute hier neues Jahr und wir haben wieder einen interessanten Interviewpartner hier bei uns. Und zwar ist der Benedikt Baratzis Gruber, der uns viel Spannendes über Kanada erzählen wird. Und vor allem den Teil, den wenige von Kanada kennen, den französischen Teil. Jetzt zum Einstieg gibt es natürlich wie immer Musik. Und zwar gibt es jetzt die Band, die kommt sogar aus Montreal, von unserer neuen Sendung, die erste 2016, wo wir mit Benedikt Baratzis Gruber sprechen werden über seine spannenden Erfahrungen in Montreal, in Kanada. Und natürlich auch einen Ausblick machen werden auf die Projekte, die wir heuer so geplant haben in diesem neuen Jahr. Alles das noch in dieser Stunde. Jetzt wie immer natürlich die Einführung in das Land, und zwar über Kanada. Wir hatten ja bereits eine Sendung über Kanada letztes Jahr im September. Am 4. September war hier Alexander Schilischanski, der über Toronto gesprochen hat. Und jetzt möchte ich einmal hier bei uns begrüßen, der extra aus Linz, nee, von Linz, oder? Genau, nee, Linz, ja. Guten Tag, hallo Felix, freut mich, dass ich hier bin. Und ich freue mich auch, dass du die extra diesen weiten Weg genommen hast, um hier bei uns zu sein. Und ja, wir werden noch viel Spannendes hören. Hoffentlich. Und kleine Frage am Anfang, hattest du mit Alexander Schilischanski Kontakt? Mit Alexander Schilischanski hatte ich Kontakt, also in Österreich sowie in Kanada selbst. Also wir haben uns gegenseitig besucht und ja, ich habe Toronto mit ihm ein bisschen genossen. Cool, das heißt, wir haben jetzt hier schon eine gute Querverbindung zur letzten Sendung. Auf jeden Fall, ja. Das ist gut. Wir gehen jetzt derweil mal weiter, wie immer, zu den Facts. Wie bereits angekündigt, wie gesagt, Kanada ist eben das zweitgrößte Land der Erde. Die Hauptstadt ist Ottawa. Wir werden uns heute vor allem mit, also es kann insgesamt 10 Provinzen, und wir werden uns vor allem beschäftigen mit der Provinz Quebec, die sich im Osten befindet des Landes. Generell ist Kanada zweisprachig, wie wir hoffentlich alle wissen, und wir werden uns genau heute mit dem Teil Kanadas beschäftigen, der nicht unbedingt der Teil ist, den die Leute sofort mit Kanada assoziieren. Und deswegen werden wir uns heute natürlich ausführlich über diesen Teil unterhalten, über die Provinz Quebec, wo auch Montreal liegt. Kanada generell grenzt an drei Meere, es grenzt ausschließlich an die USA am Land und es hat 34 Millionen Einwohner. Davon leben die meisten im Süden entlang der Grenze zur USA, während weite Teile des Landes komplett unbesiedelt sind. Die kanadische Geschichte beginnt eigentlich auch mit den Franzosen, das heißt, wo man sagen kann, die Urkanadier sind eigentlich Franzosen, weil die ersten europäischen Siedler, die ankamen 1534, wo Jacques Cartier das Gebiet am St.-Lorenz-Strom erreichte und es gleich zu französischem Besitz erklärte. Das war Neufrankreich. Und Quebecville und Montreal entstanden dann als die ersten Städte in diesem Teil. Und Frankreich baute seinen Besitz auch immer weiter aus. Wenn man da denkt, es gab auch Louisiana, das heißt ja nichts anderes wie von Ludwig, das heißt von französischen König Ludwig XIV., war das eben ein Gebiet, was heute ein Teil der USA ist. Und auch Kanada, ein Teil von Kanada, war relativ lange französisch. Und diesen Einfluss merkt man bis heute. Doch generell wollten auch die Briten etwas mitreden in Kanada. Und die Franzosen hatten ein wenig Pech mit den Kriegen, verloren viele. Und deswegen 1763 erhielten die Briten dann alle Besitzungen Kanadas in Nordamerika. Und im 20. Jahrhundert, das war dann sehr stark geprägt von einer ständigen Immigration von Europa nach Kanada. Und natürlich hatten wir auch die Separationsbestrebungen des französischen Teils, über die werden wir uns dann später noch genauer unterhalten. Und über die Landschaft Kanadas, die wir sonst immer so präsentieren, hat unser Benjamin Rakusch einen Infobeitrag vorbereitet. Und diese spannenden Landschaften von Kanadas Kanada. Wird uns jetzt vorstellen. Kanada. Unendliche Weiten. Über fast 10 Millionen Quadratkilometer erstreckt sich die Fläche des zweitgrößten Landes der Erde. Das ist fast so groß wie der gesamte Kontinent Europa und etwa 120 Mal größer als Österreich. Die Bevölkerungsdichte liegt jedoch bei nur 3,5 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die besiedelte Fläche beträgt bloß 1%. Das lässt genügend Platz für atemberaubende Landschaften, sich unendlich ausstreckende, vom Menschen scheinbar unberührte Weiten. Von den Appalachen im Osten über die Great Lakes, die großen Süßwasserseen des Südens und die weiten Ebenen im Innenland erstreckt sich Kanada. Von den Kordilleren im Westen bis hinauf in die arktischen Regionen des kanadischen Schilds. Ein Drittel dieser Fläche ist bewaldet. Über 3 Millionen Quadratkilometer erstreckt sich das Meer aus Bäumen in Kanada. Das entspricht in etwa der Fläche Indiens.

die ersten Tage, die ersten Wochen in Kanada, gab es da Probleme bei der Einreise? Probleme hatte ich keine, das ging alles eigentlich sehr reibungslos vonstatten. Ich habe mich auch sehr schnell eingelebt, bin mit den Leuten gut zurechtgekommen, habe rasch Kontakte gefunden, habe mich auch einmal gefreut, sage ich mal, Freizeit im Sinne von Privatzeit nach der Arbeit zu genießen, wieder Herr meines eigenen Planes zu sein, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also die Anfangszeit war sehr schön in Kanada. Das heißt, keine Einlebungsprobleme? Eher weniger, nein, Einlebungsprobleme in diesem Sinne nicht, nein. Okay. Ja, wie sah es denn so mit der Wohnung aus? Lief da hier alles ohne Probleme ab? Oder? Mit der Wohnung? Also ich habe innerhalb von eben 14 Monaten in 4 verschiedenen Wohnungen gelebt. Wow. Ich hatte ein starkes Programm, bin oft umgezogen, also da war von bis dabei. Aber global gesehen ist es mir dabei auch sehr gut gegangen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war auch immer sehr angenehm und ja, wie du hast mich ja besucht. Ja, in einer sehr großen Wohnung. Genau, zu zweit, 7,5 Zimmer, da haben wir, ist es uns recht gut gegangen, war auch Nachbar meiner Arbeit, von dem her, der Weg in die Arbeit war ein sehr kurzer, ja. Nein, das hat immer sehr gut gepasst, ja. Ich bin da auch kräftig unterstützt worden seitens meiner Stelle. Also ich muss sagen, ich bin hier in Graz jetzt zweimal umgezogen, auch mit Problemen und so. Und ich muss sagen, es ist ja dann doch umständlich, das ganze Umziehen mit den Sachen und so. Hast du da überhaupt keine Probleme? Ist richtig, ist sehr witzig, dass du das jetzt erwähnst. Also ich glaube, ich war schon einer der Auslandsdiener, der mit überdurchschnittlich viel Gepäck ins Ausland gereist ist. 3 Koffer a 23 Kilo. Wow. Für normal macht man es mit einem, ja. Ich war der Meinung, ich ziehe jetzt aus, also ich brauche ein bisschen mehr Sachen bei mir. Beim zweiten Mal umziehen haben wir dann einen kleinen LKW gemietet. Also auch Sachen im Ausland häufen sich sehr schnell. Ich habe dann schon mein Netzwerk aufgebaut gehabt und hatte Freunde, die mir dabei halfen. Von dem her ist es eigentlich ganz gut über die Bühne gegangen. Das hört sich alles gut an. Generell gesagt, du lebst das Jahr in Montreal, das heißt ja der größten Stadt der Provinz Quebec. Und dort ist ja nicht Englisch die Sprache. Ja? Wie man jetzt von Kanada in Europa viele annehmen würden, dass da ja Englisch gesprochen wird, sondern primär eigentlich Französisch. Hattest du da schon Vorkenntnisse? Ich hatte durchaus Französisch Vorkenntnisse. Also ich habe es 5 Jahre in der Handelsakademie als Unterrichtsfach gehabt und auch währenddessen schon einige Reisen nach Frankreich unternommen, wo ich das dann auch praktisch anwenden konnte. Also ich konnte mich ohne Probleme mit den Leuten unterhalten, war jetzt aber bei weitem noch nicht so fließend wie mein Englisch. Aber ja, da lernt man durchaus einige interessante Geschichten kennen. Ja. Das Französisch von der Provinz Quebec ist ja deutlich unterschiedlich von der Auf jeden Fall, Struktur ja. und den Aufbau, weil es ja so ein bisschen konserviert wurde. Ja. Warst du seitdem in Frankreich? Ich war, nein, ich war seitdem nicht mehr in Frankreich. Also nur beim Flughafen wechseln. Allerdings ist meine Freundin Französin, beziehungsweise gibt es auch extrem viele französische Austauschstudenten in Montreal. Also man kriegt den Unterschied zwischen den beiden, zwischen der einen und der anderen Version von Französisch auch vor Ort schon mit. Also ich glaube, eine Reise nach Frankreich ist dazu nicht notwendig, aber ja, da gibt es durchaus einige Unterschiede und man muss auch hin und wieder öfters hinhören, um das Wort zu verstehen, was in der Schriftsprache, die aus Frankreich kommt, leichter zu verstehen wäre. Du verstehst es leichter, die von Quebec ist, wie die... Würde ich jetzt nicht notgedrungen sagen. Ich verstehe es mittlerweile sehr gut, das Quebecois, ja. Ist aber bevorzugt, glaube ich, noch immer das Französisch, was in Frankreich gesprochen wird, weil es, sage ich einmal, der Schriftsprache näher ist und nicht ganz so viel geraten werden muss, was den Akzent betrifft. Ja. Und jetzt wegen Französisch kannst du mir gleich helfen bei der Ansage des nächsten Songs. Und zwar, du kannst es auch da kannst du es auch sehen, von Convie à Rien qu'un effort. Einfach nur einmal, rien qu'un effort, sagt okay, man. Ja, den Song hören wir uns jetzt hier an, damit wir ein bisschen auch Musik aus quasi aus Quebec haben. An diesem Freitag, dem 22. Januar, wo Benedikt Beratius-Gruber uns schon viel Spannendes über Kanada erzählt hat. Wir gehen jetzt gleich weiter und zwar werden wir jetzt probieren, ein Skype-Interview aufzubauen. Das machen wir jetzt seit einigen Sendungen. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Das ist noch nicht ganz gesichert, weil Skype immer ein bisschen eine Aussetzer hier macht. Wir hoffen, dass es funktioniert und ich werde jetzt einfach mal das Skype hochtun und einfach mal sagen, hallo Tobias, ich hoffe, dass wir dich dann hören jetzt. Na, das schaut nicht so gut aus. Wir werden das jetzt dann gleich wieder versuchen. Wir werden vorübergehend dann jetzt noch kurz ein bisschen mit Benedikt weitersprechen und es dann noch einmal mit dem Skype-Interview probieren. Ich muss nämlich dann noch kurz schauen, was da das Problem sein könnte, wieso es nicht funktioniert. Ja, generell gesagt, wie war das so mit der Küche? Gibt es da eigene Küche in Quebec, die sich jetzt nur vom anderen, Teil Kanadas unterscheidet? Gibt es eine eigene Küche? Also das, eines der Gerichte, was wahrscheinlich für Montreal und Quebec am bekanntesten ist, nennt sich Poutine. Das habe ich probiert, ja. Genau, das hast du probiert, Felix. Ja, wenn man es beschreibt, vielleicht nicht eine der Speisen, die jeder mit großer Freude probieren würde. Es handelt sich dabei um Pommes mit Bratensaft und Käse darüber. Ja. Ist aber eigentlich sehr schmackhaft, gibt es mittlerweile auch schon in zahlreichen Varianten. Ja. Es gibt auch ein Poutine-Festival mittlerweile in Montreal, da kann euch der Tobias mehr erzählen, da war er, da gibt es über 100 Sorten. Also in dem Bereich schon sehr viel Erfindergeist vorhanden. Ja. Was auch noch sehr bekannt ist, ist Smoked Meat. Das habe ich auch gegessen. Genau, das hast du auch gegessen. Im Einkaufszentrum aber. Okay, ja. Das gibt es an jeder Ecke, ja. Und was kann man auch sagen? Steaks sind definitiv sehr empfehlenswert in Kanada, ja. Steaks, also gibt's da was Spezielles für die Provinz Quebec oder ist das generell in ganz Kanada? Ich glaube, das bezieht sich auf ganz Kanada, das Steaks, ja. Das heißt, das Klischee des schlechten Essens, was man oft von Nordamerika hat, kann man da in Kanada nicht unbedingt sagen, oder doch? Das ist, da glaube ich, kann man auch ein bisschen gleich über Kultur sprechen, schlechtes Essen in Nordamerika. Meiner Meinung nach, was ich sehr geschätzt habe an Montreal, es hat eben Einflüsse aus beiden Richtungen. Also es ist auf der einen Seite durchaus nordamerikanisch, aber auch sehr europäisch geprägt, ja. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Essen. Also man findet sehr viele Lokale aus aller Welt, also kann von dem her sich, sage ich mal, gut selbst seinen Menüplan zusammenstellen. Ja. Im Prinzip gibt es natürlich auch sehr viel Fast Food und ja, im Endeffekt bleibt es bei einem selbst, wovon man sich ernährt, aber es gibt durchaus nicht nur Junkfood vorzufinden. Wir werden es jetzt noch einmal probieren mit Tobias und ich hoffe, er hört uns jetzt und er kann uns jetzt was sagen. Hallo, also ich hoffe, er hört mich jetzt. Ja, jetzt danke. Hören wir dich. Ja, jetzt hat es funktioniert. Danke, Leonard. Super. Also, das wird eine super Sache. Wir sind hier wieder live verbunden mit Kanada. Das heißt, jetzt sind hier in Österreich on air, bist du jetzt, Tobias. Und wie spät ist jetzt nochmal bei euch? Ein paar Stunden zurück, oder? Ja, 6 Stunden zurück, also 12.25 Uhr, um genau zu sein. Das heißt gerade also Mahlzeit. Das Mittagessen, genau, ja. Mitten am Tag. Ja, willst du auch Hallo sagen? Hallo Tobias, ja, ich bin auch hier. Ja. Hallo Benedikt, freue ich mich. Schöne Grüße an die Naomi. Werde ich ausrichten, danke. Ja, Tobias, wie geht's dir so in Montreal? Du bist jetzt seit... Ich bin seit 1. September hier in Montreal. 5 Monate, 4 Monate, also... 5 Monate, also, das 5. Monat ist jetzt gerade der Januar halt, also bald ist ein halbes Jahr, also die Hälfte meines Dienstes ist bald vorbei und mir gefällt Montreal sehr gut, also ich kann jedem empfehlen, mal nach Montreal zu schauen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist echt eine aufregende Stadt, eh wieder Benedikt vorher schon gesagt hat, man hat hier die Mischung aus nordamerikanischer Kultur und europäischer oder generell von Kultur von überall auf der Welt verteilt, also eine sehr aufregende Stadt und bin echt froh, dass ich hier mein Gedächtnis leisten kann. Das ist mir heuer auch so, letztes Jahr, zum Beispiel 2016, wo ich in Montreal war, auch aufgefallen, es wirkt sehr europäisch, aber dann doch ein bisschen nordamerikanisch. Das ist immer so eine gute Mischung, gell? Ja, eine sehr gute Mischung. Also man merkt es besonders, wenn man mal andere nordamerikanische Städte wie zum Beispiel, keine Ahnung, Los Angeles zum Beispiel mit Montreal vergleichen würde. Ich meine, das sind jetzt zwei extreme Beispiele. Aber man merkt schon einen großen Unterschied. Man merkt, also speziell den französischen Einfluss merkt man sehr stark in Montreal. Eine Frage jetzt so, Benedikt hat gerade erzählt von diesem Festival da, wie war das? Das Poutine-Festival? Ja, genau. Ja, wie war das so? Da war ich dort, das ist also echt grandios, das ist, denke ich, über ein Wochenende und man hat hier wirklich alle möglichen Sorten von Poutine und Poutine ist wirklich einer meiner Lieblingsgerichte hier, also es gibt das normale Poutine, Poutine mit Gemüse oder es gibt sogar Poutine mit Smoked Meat oder mit Wurst oder Zwiebeln, also es gibt alle möglichen Variationen. Also da ist der Erfindergeist keine Grenzen gesetzt mit Poutine. Also einer meiner Lieblingsgerichte hier. Das hört sich ja so gut an. Hätte ich jetzt auch Lust drauf, eigentlich. Kann ich verstehen, ja. Ich habe, glaube ich, noch eins zu sagen. Generell, wie läuft es bei dir so mit der Arbeit? Hast du dich da schon gut eingearbeitet jetzt? Ja, ich habe mich schon gut eingearbeitet. Also wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen auf das Symposium, also das am Vanier College stattfinden wird. Also das organisierte Gedenkdinner an der Holocaust Education Genocide Prevention Foundation jedes Jahr mit. Und meine selber in Gastreden, also da bin ich gerade dabei, einen Newsletter zusammenzustellen und generell Gastreden einzuladen und so weiter. Also Vorbereitungen laufen auf Hochtouren gerade für das Symposium. Und noch so eine Frage generell, wie ging es dir so mit dem Einleben? Die Frage kann man dir jetzt ja auch schon stellen nach 5 Monaten. Hattest du da, weil ich gerade mit Benedikt drüber gesprochen habe, hattest du da auch, ging es auch alles so reibungslos oder gab es da Probleme? Wie lief das so ab? Bei mir ging es eigentlich reibungslos. Also ich hatte nur ein bisschen Probleme, eine Wohnung zu finden. Mhm. Ich habe das erste Mal in einem Jugendhostel übernachtet, also in so einem 12-Betten-Schlafsaal quasi. War auch ganz toll, nur ich sag mal, nach einem Monat schätzt man viel mehr dann, dass man ein eigenes Zimmer hat. Also ich habe mich dann schon sehr darauf gefreut, dass ich eigentlich mein eigenes Bett habe und mich nicht um andere Zimmergenossen kümmern muss die ganze Zeit. Aber so generell ist das Einleben bei mir sehr gut gelaufen im Montreal. Also bin richtig gut eingelebt, habe schon einen Freundeskreis hier aufgebaut und ja, fühle mich richtig wohl hier in Kanada. Ja, das hört man auch so über dem, was du sagst. Benedikt, hast du noch eine Frage oder irgendwas zu sagen an deinen Nachfolger? An meinen Nachfolger? Ja, ich wünsche ihm alles Glück, was er braucht für das Symposium am Vanier College. Ich hatte ja auch die Ehre, letztes Jahr daran mitzuwirken. Ist wirklich eine tolle Veranstaltung, wo hunderte von Schülern sehr viel über wichtige Themen wie Holocaustbildung und Genozidprävention erfahren. Ja. Ich glaube, das wird dem Tobias auch sehr gefallen. Er spricht sehr gut, ja, und ich freue mich schon, wenn ich die ersten News davon erfahre in dem Newsletter, den er gerade zusammenstellt. Danke. Das heißt, könnt ihr mir beide sagen, um was genau geht es dort? Also du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, vielleicht will das einer kurz den Hörern erklären. Tobias, bitte, du kennst dich beim diesjährigen Motto wahrscheinlich besser aus. Dankeschön. Also das Hauptthema ist Holocaust oder generell Genozid, zum Beispiel von Uganda oder von Armenien. Also bei diesem Symposium geht es darum, dass man halt die Schüler des Vanier College oder generell die Bevölkerung von Montreal, da es für die Öffentlichkeit auch zugänglich ist, für die Gefahren von Genozid und Holocaust aufklärt. Also wie ist es dazu gekommen, zum Beispiel beim Holocaust, oder wie kann man Genozid vorbeugen? Aber wir haben zum Beispiel auch einen Gastrednerin von Caritas Wien, die zum Beispiel über die jetzige Flüchtlingssituation in Europa und in Österreich redet und wie die österreichische Gesellschaft damit umgeht. Sollte man vielleicht bei der Gelegenheit kurz erwähnen, eine Frau eines ehemaligen Auslandsdieners, der auch vor Jahrzehnten in Montreal war. Ja. Also so schließen sich die Kreise wieder. Das ist eine richtige Connection in Montreal, ja. Sozusagen. Genau. Ja, Tobias, das hört sich alles echt super an, was du da bisher in den 5 Monaten schon in Kanada erlebt hast. Und vielleicht hast du ja auch dann Lust, uns ein Interview zu geben, wenn du wieder zurück bist. Gerne, würde mich sehr freuen. Und mir bleibt jetzt dann nur eine Frage, wie ist das Wetter so bei euch? Bei mir war es nämlich ein sehr, das war so viel wie die Tropen. Es hat jeden Tag einmal kurz geregnet, es war relativ mild, wo ich dort war, war so... Guten Zeitpunkt erwischt. Sehr guten Zeitpunkt. War sehr warm, was, ja. Also ich muss sagen, der jetzige Winter in Kanada ist sehr warm, mhm. Weil zurzeit, muss ich sagen, ist es teilweise kälter in Österreich, als es in Montreal nämlich ist. Weil wir haben heute nur so die -7, 8 Grad, wenn ich mich nicht ganz irre. Und gestern hatten wir zum Beispiel in Österreich, also in meinem Heimatdorf, -16 Grad, wo ich mir gedacht habe, so wow, eigentlich soll es ja bei mir kalt sein und nicht zu Hause. Also es ist in Montreal eher kalt im Winter? Also relativ kalt. Also da kann schon im Winter bis zu -20, -30 Grad kriegen. Und wow. Wenn noch dazu ist, noch kälter. Also zurzeit ist es relativ warm. Aber im Sommer war es auch sehr heiß. Zum Beispiel, wo ich im September angekommen bin, hatten wir auch eine Woche lang durchgehend 30 Grad zum Beispiel. Wow. Ja, also bei mir war es auch sehr mild, sehr warm, heiß fast schon. Ja, man hat beide Wetterextreme hier. Okay, danke Tobias für dein Skype-Interview. Ist immer wieder super, wenn wir so diese Verbindung herstellen können zwischen dem, der seinen Auslandsdienst schon abgeleistet hat und dem, der gerade dort vor Ort ist. Und ja, wir hoffen bald vielleicht wieder von dir hier on air hören zu können. Gerne, danke für die Einladung. Und dann einen schönen Nachmittag, muss ich dann schon fast sagen, oder Mittag nach Kanada noch. Danke, schönen Abend nach Ciao. Österreich. Ciao. Ja, das war jetzt das Interview mit deinem Nachfolger. Und wenn auch ihr, die jetzt alle zuhört, Lust habt, so einen Auslandsdienst zu machen und eben so spannende Sachen wie Benedikt oder Tobias erleben wollt, dann könnt ihr euch für einen Auslandsdienst bewerben. Das Ganze geht auf der Website www.auslandsdienst.at. Da findet ihr alle ganzen Informationen, alle zu unseren drei Hauptsäulen, sagen wir mal so, des Vereins. Und zwar einerseits den Gedenkdienst, den Sozialdienst und den Friedensdienst. Der Gedenkdienst, das ist das, was man in Montreal, machen kann. Der befasst sich in erster Linie, eben wie wir bereits gehört haben, mit den Opfern des Nationalsozialismus und der Aufarbeitung in Holocaust-Gedenkstätten und in Museen. Dann gibt es den Sozialdienst. Sozialdienst gliedert sich in Bildungsprojekte, Umweltprojekte und medizinische Betreuung, findet also vor allem in Indien und in lateinamerikanischen Ländern statt. Und der Friedensdienst, das ist eine Art Kombination der beiden anderen Dienste, die arbeiten an Projekten, die der Sicherung des Friedens dienen, in Krisengebieten. Zum Beispiel in Japan, obwohl es eigentlich für mich jetzt nicht wirklich ein Krisengebiet ist, aber gut. Generell läuft es eben so ab in diesem Verein, dass man viele spannende Tätigkeiten in seiner Vorbereitung durchmacht, um dann im Ausland bestens vorbereitet seinen Gedenk- oder Sozial- oder Friedensdienst zu absolvieren. Und da darf ich jetzt gleich dich noch fragen, wie hast du überhaupt davon erfahren, dass es den Auslandsdienst gibt? Also es gibt jetzt diese Möglichkeit, dass man hier hört oder dass man auf die Website findet oder über Mundpropaganda. Was war ja, bei dir da? In meinem Fall war es Mundpropaganda und ich glaube, also ich war auch Tutor, also ich habe mich lange um Neuinteressenten im Auslandsdienst gekümmert. Das ist auch mein Gefühl, dass es bei den meisten der Fall ist. Also viele Leute wissen leider noch nicht über diese tolle Möglichkeit und hören nur von einem Freund oder dort Bekannten wieder davon. Also von dem her, ja, wäre glaube ich wichtig, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren, weil es ein wirklich toller Ersatz für den Zivildienst ist oder für den regulären Wehrdienst. Und du hast es jetzt eh schon angesprochen, Tutor war also deine Aufgabe. Genau. Und was macht man als Tutor? Als Tutor habe ich mich einfach als Tutor für Oberösterreich um die Neuinteressenten in Oberösterreich gekümmert. Etwas später als Tutorenkoordinator um die Tutoren, die in ganz Österreich sich eben als Tutoren um die Neuinteressenten gekümmert haben. Sprich, wir haben sie auf einen Auslandsdienst vorbereitet, ihnen alles Grundlegende erklärt, was wichtig ist, um, sage ich mal, eine adäquate Vorbereitung hinlegen zu können. Und dann eben auch, sage ich mal, einen kurzen Background-Check gemacht, ob sie alles wissen, was für ein Land notwendig ist. Ist das richtige Engagement da? Wie sieht es mit der Vorbereitung aus, Literatur etc.? Und sind ihnen da eben, sage ich mal, bei wichtigen Fragen an der Seite gestanden. Und wie findest du jetzt rückblickend diese Vorbereitungszeit? Hast du da auch was mitnehmen können? Ich habe definitiv aus meiner Vorbereitungszeit im Auslandsdienst einiges mitnehmen können. Was ich immer sehr geschätzt habe, waren die Mittwochskonferenzen, die damals wöchentlich, jetzt zweiwöchentlich stattfinden, wo man mit sehr interessanten Persönlichkeiten, Science-Historiker, Politiker, wie dem auch sei, sich unterhält oder auch sehr viele Zeitzeugen, mit denen wir geredet haben. Und da erhält man doch sehr viel wissenswerte Informationen und kann auch Fragen stellen, die einem wahrscheinlich so in einem alltäglichen Leben nicht beantwortet werden und lernt da viel, daraus sehr viel. Das habe ich immer sehr geschätzt. Ja, zu den Mittwochskonferenzen kann ich noch sagen, dass da zum Beispiel vor einiger Zeit Außenminister Sebastian Kurz zu Gast war und sich ganz Rede genau. Und an Fragen gestellt hat. Und dass dieses Jahr auch im Zeichen der Botschafter stehen wird. Das heißt, es werden in vielen Ländern, wo der Verein Einsatzstellen hat, werden die jeweiligen Botschafter eingeladen, um dann über länderspezifische Themen zu sprechen. Das heißt, ich weiß nicht, ob Kanada dabei ist. Genau, bei dieser Gelegenheit, ja, Kanada ist dabei. Okay. Nächste Woche ist Mittwochskonferenz mit dem Herrn Botschafter Arno Riedl. Der ist österreichischer Botschafter in Kanada. Ich hatte auch die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen während des Wiener Balles, wo der Tobias und ich teilgenommen, also der Ball der Wiener Gesellschaft in Montreal. Da haben wir beide als Escorts mitgetanzt und sind eben auch dem Herrn Botschafter vorgestellt worden vom österreichischen Honorarkonsul, mit dem wir im Rahmen unserer Arbeit durchaus mehr Kontakt hatten. Das heißt, eine spannende, als Anschluss kann man gleich sagen, das geht dann gleich im Kanadisch weiter nächste Woche. Ganz genau. Mit der Mittwochskonferenz. Und jetzt machen wir eine kleine Pause mit einem Song, der kommt vom Shawn Mendes. Das ist ein 17-jähriger junger Kanadier aus Toronto. Und der macht einen Song, der jetzt in ganz Europa sehr erfolgreich ist. Läuft der in Kanada auch? Ich gehe davon aus. Ja, also der ist wirklich sehr erfolgreich in Europa. Hier ist Shawn Mendes, Stitches, hier bei Radio Auslandsdienst an diesem heutigen Freitagabend, wo wir schon viel Spannendes über Montreal erfahren haben. Und jetzt gehen wir quasi hinein in die Arbeit, die er, die Benedikt an der, Holocaust Education and Genocide Prevention Foundation. Ein ziemlich komplizierter Name, deswegen habe ich den nicht gleich gewusst. Und kann man sagen, was ist die Mission, die Vision dieser Einrichtung? Also prinzipiell einmal, es kurz gesagt, ist schon eine Foundation, die es sehr lange gibt. Früher war es die Kleinmann Family Foundation, ist erst seit knapp 2 Jahren die Holocaust Education and Genocide Prevention Foundation und hat sich jetzt zum Ziel gemacht, den Holocaust als Beispiel für Genozide zu nehmen und anhand dessen speziell junge Leute in Montreal, aber auch in anderen Provinzen außer Quebec in Kanada über eben die schlimmen Folgen eines Genozides und speziell, sage ich mal, dem, was in der Regel davor folgt, also Diskriminierung, Radikalismus und dergleichen, da eben präventive Arbeit zu leisten und speziell anhand von Vorträgen an Schulen und Colleges darüber aufzuklären. Wenn du jetzt sagst, das, was davor passiert, muss ich jetzt kurz was Aktuelles Politisches ansprechen. In Kanada gab es ja im Herbst, glaube ich, war das jetzt ein paar Monaten, Wahlen und da hat ein sehr liberaler, der neue Premierminister Justin Trudeau gewonnen. Ja. Und ich höre immer wieder von dem so, also wenn ich jetzt auf Facebook lese, ich immer, was er so postet und so. Und ich finde, dass das in Kanada wirklich jetzt momentan so der konträre Weg zu dem in Europa ist. Ist interessant, und das finde ich sehr interessant, dass in Kanada wurde eher rechtsorientierte Partei abgewählt durch eine sehr, ich muss sagen, ich finde seine Aussagen, sind mir persönlich halt sehr, finde ich halt sehr, sehr gut, was er macht. Aber generell finde ich sehr interessant, dass in Kanada jetzt eine linksgerichtete Partei die Wahlen gewonnen hat, während Europa eben genau die Rechten wählt. Woran glaubst du, liegt das in Kanada? Nur weil sie das Flüchtlingsproblem nicht haben oder... Gibt es da andere Gründe? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob du sie weißt, aber... Ich glaube, ich kann sie nicht pauschal für die Bevölkerung beantworten. Also das weiß ich einfach nicht. Ich kann meine persönliche Meinung dazu gerne kundtun. Ich glaube, dass wirtschaftlich wie auch in anderen Blickwinkeln, speziell im sozialen Bereich, der liberale Kurs von Trudeau besser tun wird als der eher konservative von seinem Vorgänger. Ich habe auch seinen Move mit wir machen 15 Minister, männlich, weiblich, sehr stark gefunden und wirklich adäquat fürs 21. Jahrhundert. Also ich glaube, dass er da doch, sage ich einmal, ein paar sehr innovative Ansätze hat, was jetzt die Landespolitik betrifft. Von dem her, ich war sehr zufrieden mit dem Ausgang des Wahlganges. Nein, mir fällt zum Beispiel das heutige, was ich heute gelesen habe von ihm, Vielfalt klingt nicht nur wie soziale Politik, Vielfalt ist der Motor für Erfindungen. Sie schafft Kreativität, die Welt bereichert. Und das ist der Satz, abgesehen davon, dass man da auch Referenzen zur Flüchtlingspolitik in Europa ziehen könnte und den Entwicklungen, finde ich auch wunderschön zu unserem Projekt passend, zum Auslandsdienst. Auf jeden Fall, ja. Mit Vielfalt... Sie schafft Kreativität, wie wir sehen. Das ist vollkommen richtig. Dass da Sendungen entstehen und Projekte entstehen. Und ja, das ist eine sehr schöne Aussage eigentlich. Ja, ich glaube, Kanada hat eben mit ihm wieder einen weltoffeneren Blick gewonnen, sage ich einmal. Gut, gehen wir weiter zu deiner Arbeit. Du kommen wir hier wieder zurück. Welche Möglichkeiten gibt es denn quasi über den Holocaust zu lernen? Das heißt, in Form des Projektes oder der Foundation, was macht ihr da, hast du gemacht, damit die Leute das erfahren? Da gibt es verschiedene Projekte. Eins, was der Tobias zuvor schon erwähnt hat, was auch eines der größten der Foundation ist, ist eben das jährliche Symposium am Vanier College, was dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, schon zum 25. Mal stattfindet. Also das hat durchaus schon Tradition, da werden eben meistens über 1000 Schüler angesprochen. Es gibt über eine Woche mit zahlreichen Zeitzeugen sehr viele Vorträge am Vanier College, die aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Und selbst die Auslandsdiener, die immer dort sind, halten auch ein, zwei Hände voll von Präsentationen, wo sie eben über moralische Verantwortung sprechen. Und speziell die Rolle des Landes Österreichs im Zweiten Weltkrieg und auch danach und dessen Aufarbeitung, also sage ich mal auch unseren eigenen Zugang zur Gedenkkultur ein bisschen erläutern und eben schauen, daraus Schlüsse zu ziehen und den Schülern und Studenten eben zu helfen, aus unserer Vergangenheit für eine friedvollere Zukunft zu lernen. Aus deiner Erfahrung jetzt, du hast ja auch solche Vorträge gemacht, wie waren das so die Reaktionen der Kanadier? Von bis, also wir haben die Vorträge meistens sehr angepasst an die jeweilige Gruppe gemacht. Ich sage mal, wenn ich vor einer Psychologieklasse gesprochen habe, dann sind wir, sage ich mal, mehr auf den menschlichen Part davon eingegangen. Wenn es im Communications-Zweig war, dann haben wir speziell über Medien diskutiert, die zur Propaganda beitragen können, und haben natürlich immer geschaut, auch lokale, aktuelle Beispiele zu finden. Das ist immer sehr gut angekommen. Also ich glaube, es ist wichtig, was auch die Frau Naomi Kramer, meine ehemalige Chefin an der Holocaust and Genocide Prevention Foundation, immer gesagt hat, es ist wichtig, persönliche Verbindung herzustellen, und junge Leute kommen einfach ganz anders an. Also es macht wirklich etwas aus, einen 20-jährigen Auslandsdiener hinzuschicken, der mit Gleichaltrigen redet, als wie sei es ein Historiker, der über 50 ist. Es ist einfach eine andere Verbindung da, und die Schüler bringen aufgrund dessen ein ganz anderes Interesse in den Workshop mit rein, und ja, da entsteht dann meist ein sehr reger Austausch und wirklich interessante Gespräche. Gab es denn vielleicht zufällig, weil wir ja schon gesprochen haben, dass ein Kriterium der kanadischen Geschichte des 20. Jahrhunderts war ja die Emigration von Europäern nach Kanada. Gab es da zufällig auch immer so Leute, die Österreich oder deutsche Wurzeln hatten? Durchaus. Also ist mir dann öfters passiert während Vorträgen, dass der eine versuchte, mit mir Deutsch zu reden. Ja, wir haben auch, Tobias und ich gemeinsam, wir haben einmal eine Präsentation gemeinsam gehalten. Das war auf der Concordia-Universität, kurz vor meiner Abreise, eigentlich schon nach dem Auslandsdienst. Dort haben wir zum Beispiel vor dem Deutschzweig gesprochen, zwar auf Englisch, aber haben natürlich deutsche Fragen sehr motiviert. Zum Beispiel, aus meiner eigenen Familie kann ich nur sagen, der Grund, wieso ich in Kanada war letztes Jahr, war ja meine Familienrichtung, sagen wir so, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Österreich nach Kanada emigriert ist und auch in Toronto jetzt lebt. Und deswegen habe ich das interessant gefunden, wie quasi diese Verbindungen, die ja dann doch dort sind. Durchaus, also man findet wirklich, also das hat der Tobias vorher sehr gut angesprochen, es reicht nicht zu sagen, es ist europäisch und nordamerikanisch oder französisch und englisch, es ist wirklich multikulturell. Also schau bei einer Autofahrt aus dem Fenster und du wirst extrem viele Nationen erkennen, und es ist weniger wie die USA ein Melting Pot, sondern wirklich ein Mosaik aus vielen verschiedenen Nationen, was mich sehr begeistert hat. Ja, das muss ich sagen, das ist mir auch aufgefallen im Vergleich zu den USA, dass das wirklich gelebter wirkt. Ich weiß nicht, genau, ob man das jetzt so sagen kann, weil es ist irgendwie Ich glaube eben, der Vergleich zwischen USA ist viele verschiedene Nationen als Melting Pot. Also ich bin auch als Araber oder Deutscher, der in die USA zieht, dann irgendwann einmal Amerikaner. Ich bin aber in Kanadier, also ich werde auch Kanadier, aber bin dennoch eben irgendwo mehr bei meiner eigenen Kultur und kann sie auch frei ausleben, was eine sehr schöne Erfahrung ist. Ja, zu deiner Arbeit noch. Was waren genau deine Arbeitsfelder oder deine Arbeitsgebiete, die du... Meine Arbeitsfelder, machst? Ja. Es gibt generell je nach Einsatzstelle des Auslandsdienstes, hängt es natürlich sehr davon ab, worauf man sich fokussiert. Für mich war schon immer klar, dass ich etwas wollte, wo man sich möglichst frei einbringen kann und auch mit eigenen Projekten zu tun hat und viel Verantwortung. Die Stelle war für mich perfekt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von der Frau Kramer, die mich da über ein Jahr betreut hat. Was ich speziell gemacht habe, waren Vorträge, da wurde ich an Highschools und Colleges gebucht und auch Universitäten, eben gemeinsam mit Tobias. Habe dann dort eben über moralische Verantwortung gesprochen, habe mich um Fundraising für Events gekümmert, habe, sage ich mal, auch einfach Arbeiten eines unter Anführungszeichen Praktikanten geführt, also einmal die Website betreut oder bei der Steuererklärung geholfen oder dergleichen. Ja. Das letzte Projekt, was wir gemeinsam gestartet haben, also die Holocaust Education and Genocide Prevention Foundation, gemeinsam mit einer eigenen NGO, die ich gegründet habe, Make a Change, war der Dokumentarfilm Mercenaries for Survival. Da geht es um, da analysieren wir eben die Motivation von jungen Kenianern, was deren Beitritt zu extremistischen und terroristischen Gruppierungen wie der Al-Shabaab betrifft, was eben auch durchaus gut in dieses Feld passt. Speziell auch mit der Flüchtlingskrise jetzt kommen da viele Fragen, die man sich durchaus mit einer Korrelation stellen kann. Und das ist, glaube ich, das jüngste Projekt, das wir jetzt gemeinsam begonnen haben und auch, wo jetzt, sage ich mal, auch nach dem Auslandsdienst ich noch viel Energie reinstecke und ja, wofür das mir natürlich sehr gut gefallen hat. Das heißt, du hast auch jetzt nach dem Auslandsdienst noch starke Verbindungen zu deiner Arbeitsstelle. Genau, der Auslandsdienst hört eigentlich nie auf. Das ist, ich glaube, so soll es sein auch. Richtig, ja. Generell, sagen wir mal so, was waren jetzt dann da von den ganzen Sachen, die wir jetzt da angesprochen haben, deine Lieblingstätigkeiten? Meine Lieblingstätigkeiten war definitiv, oder meine Lieblingstätigkeit war in dem Fall sicher mit Leuten zu sprechen. Mhm. Also vor einer Klasse zu stehen und einen Workshop zu halten und eben gemeinsam herauszufinden, was trägt dazu bei, dass gewisse Gruppen ausgegrenzt werden und wie können wir gemeinsam was dagegen machen. Einfach, ich habe wirklich gespürt, wenn ich mit 30 Leuten geredet habe und nachher ging, ich habe etwas verändert. Mhm. Auch wenn ich nur einen zu einem anderen Gedanken angeregt habe, dann habe ich was verändert und einen guten Teil dazu beigetragen und das war eine sehr befriedigende Erfahrung. Das heißt auch eine Sache, die sehr persönlich einen definitiv viel gibt, ja, auf jeden Fall. Also ich habe für mich persönlich viel daraus gelernt und man kommt einfach in sehr viele interessante Gespräche mit eben Leuten von ganz vielen verschiedenen Kulturen und lernt Blickwinkel kennen, die einem sonst so nicht aufgefallen wären, die aber extrem wichtig sind für das persönliche Fortkommen. Bevor wir mit Benedikt weitersprechen und auch über sein zweites Projekt, weil du das gerade schon angesprochen hast, werden wir dann nochmal kurz sprechen, möchte ich kurz noch hinweisen auf ein paar Projekte, die wir dieses Jahr machen werden, weil wir natürlich jetzt einige Neuerungen haben. Ab Februar wird es einige Umstrukturierungen in der Sendung selber geben. Die werden also bereits im Februar bzw. spätestens im März auch für euch alle dann merkbar werden, also hörbar werden in dem Fall. Des Weiteren wird es viele Spezialsendungen geben. Wir haben zwei momentan konkret in Planung. Die eine ist eines über das Haus der Verantwortung, das in Braunau am Inn entstehen soll. Und das momentan eines der wichtigsten oder das wichtigste Projekt des Vereins Österreichischer Auslandsdienst ist. Darüber kannst du vielleicht dann, Benedikt, auch noch kurz was erzählen. Gerne. Weil da hast du ja auch mitgearbeitet. Gerne, ja, ich koordiniere aktuell das Team, genau. Das wird eine Sondersendung werden und die zweite Sendung wird sein mit die ja leider letztes Jahr im Sommer nicht stattfinden können, weil unser Interviewpartner kurzzeitig erkrankt ist, mit Dr. Stefan Karner von der Universität Graz, der sehr viele Bücher veröffentlicht hat über Ostmitteleuropa, über Tschechien, über Ungarn, über Polen. Und einerseits wegen den aktuellen Vorgängen in diesen Ländern und andererseits, weil wir auch einige Einsatzstellen in diesen Ländern haben, wollen wir mit ihm aktiv über seine Bücher, über seine Werke und über seine Einschätzung des Gedenkdienstes in diesen Ländern sprechen. Und des Weiteren eben geplant wieder viele Sendungen mit vielen verschiedenen Auslandsdienern, die ihren Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst bereits absolviert haben. Und wir hoffen, dass euch auch 2016 wieder viel Neues über diese Sendung, dass ihr wieder viel Neues über diese Sendung kennenlernt. Und jetzt die letzten 5 Minuten circa, werden wir mit Benedikt noch einerseits jetzt über das Haus der Verantwortung, über ein zweites Projekt von ihm. Benedikt macht ziemlich viele Projekte. Und dann noch über das Fazit reden, was du von deinem Auslandsdienst mitgenommen hast. Gerne. Aber jetzt beginnen wir mal mit dem Haus der Verantwortung, weil ich das gerade angesprochen habe. Generell kannst du uns kurz erklären, wir haben das vor euch ja oft schon angesprochen, aber ich glaube, es ist gut, das häufiger zu erwähnen. Was geht es bei dem Projekt? Genau, also konkret gesagt, es geht darum, das Haus der Verantwortung als, sage ich mal, Ideensammelzentrum für junge Leute für eine friedvollere Welt im Geburtshaus von Hitler zu etablieren, was sich eben in Braunau befindet. Konkret gesagt soll das Ganze über 3 Stockwerke verteilt funktionieren, also im ersten Vergangenheit, dann Gegenwart und dann Zukunft. Man kann sich das Ganze ungefähr als Think Tank und irgendwie auch Gegenstück zum Auslandsdienst vorstellen. Also es sollen dann eben vielleicht Zivildiener dort sein und auch Praktikanten aus ganz vielen verschiedenen Ländern aus der Welt, die dann eben auf die verschiedenen Stockwerke verteilt an diversen Projekten arbeiten. Also in der Vergangenheit würde man sich natürlich speziell die Frage stellen, also man nimmt ein konkretes historisches Ereignis und fragt sich, was kann ich daraus über den Zugang zu Verantwortung lernen in der Vergangenheit, welche Fehler haben wir gemacht, die trage ich dann in der Gegenwart, wo gibt es Krisen, wo gibt es Probleme und wie wird bei konkret diesem Fall mit Verantwortung umgegangen. Dann eben auch wieder daraus die Schlüsse ziehen und in der Zukunft geht es eben speziell um das Etablieren einer friedvolleren Zukunft und eben konkreten Projekten dazu, wie das gewährleistet werden kann. Aktuell funktioniert das ja vor allem über Unterstützungserklärungen und da kann man ja sagen, dass da schon zahlreiche unglaubliche Unterstützer, ja, Politiker, österreichische Politiker eigentlich quer durch fast alle Parteien, ja, und auch Universitätsprofessoren, private Personen, wer noch, fallen da noch ein paar ein? von in der also, riesigen Liste. Ja, von den Europaspitzenkandidaten zu Leuten aus der Wirtschaft, zu eher christlichen, also es gibt wirklich quer durch die Bank aus sehr vielen Branchen wirklich tolle Unterstützung. Also wir haben jetzt schon hunderte von Unterstützern, die dieses Projekt gutheißen. Und ja, ich hoffe, also auch wenn Sie jetzt, die darüber zum ersten Mal hören, dazu etwas sagen möchten, wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Bitte einfach eine Unterstützungserklärung an team@hb.at. Wir freuen uns immer über Gedanken und Mitwirkung und ja, es ist ein tolles Projekt, das wir hoffentlich bald umsetzen können. Oder einfach auch die Facebook-Seite, kann man auch ganz genau, ja. Wie heißt das nochmal genau? House of Responsibility. House of Responsibility Braunau, genau. Die Facebook-Seite, Idea von House of Responsibility. Alle freuen, wenn da mehr gefällt mir zusammenkommen. Definitiv. Jetzt noch ganz kurz dein Fazit des Gedenkdienstes. Für das Projekt haben wir leider keine Zeit mehr. Oder sag noch in einem Satz, was ist dein Projekt, was du neben Auslandsdienst noch machst? Also neben dem Auslandsdienst, ich habe vor 2 Jahren eine Non-Profit-Organisation gegründet namens Make a Change. Wir sind jetzt in Österreich und Kenia und haben dort speziell Bildungsprojekte, also im Bereich der Familienplanung, HIV-Prävention, Mutterschutz und dergleichen und sind da halt monatlich am Workshops geben. Das hört sich auch sehr spannend an. Wir könnten ja noch ewig weiterreden, aber leider ist unsere Zeit schon wieder zu Ende. Das ist immer so schnell um, leider. Dein Fazit vom Auslandsdienst? Mein Fazit, eine tolle, großartige Erfahrung. Ich würde sie jedem ans Herzen legen und es definitiv wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe. Das heißt, nichts bereut. Es war eine super Erfahrung. Überhaupt nichts bereut, ganz im Gegenteil. Ja. Ja, dann freut es mich besonders, dass wir auch jetzt Leute, die 200 Kilometer mit dem Auto gefahren sind, extra für diese Sendung. Das freut uns sehr. Und wir hoffen, dir hat es gefallen. Auf jeden Fall, sehr gerne. Aufs nächste Mal. Ja, gerne. Und ich kann noch kurz hinweisen auf die wichtigsten Sachen, die wir immer hinweisen am Ende. Radio Auslandsdienst gibt es natürlich auch auf Facebook. Wir freuen uns auch hier, wenn gefällt mir. Also Haus der Verantwortung und Radio Auslandsdienst, bitte liken. Es gibt auch eine Website unter www.radio.auslandsdienst.at. Gibt es auch alle möglichen Sendungen, auch diese als Podcast nachzuhören. Und die nächste Sendung findet in 4 Wochen am Freitag, dem 18. Februar statt. Wir können leider noch nicht sagen, wer der Interviewpartner wird, weil das momentan, wie gesagt, alles bei uns in der Umstrukturierungsphase sich befindet. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören und wir sagen jetzt noch sozusagen etwas vom Sommergrüße. Auch eine kanadische Band, Simple Plan, mit Summer Paradise in der französischen Version. Ciao, bis zum nächsten Mal.